Und jetzt erzähle ich euch mal Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, wie gesagt, waren zwei Kinder. Er war ein Bruder und sie eine Schwester. Und ihr Vater, müsst ihr mal vorstellen, der war ein Holzhacker. Ja, so einer, der mit so einer großen Axt, ne, oder Beil, hat er im Wald immer die Bäume angeguckt. Und wenn er einen passender gefunden hat, hat er da Kleinholz von gemacht. Nein, nix Umweltzerstörung. Kläuschen, die Märchen, die spielen von einer so langen Zeit her, da gab es noch gar keine Umwelt. Ja. Ne, ehrlich, sondern da waren die Bäume noch was für uns heute, der Öltank. Nicht? Also, dass er im Winter schön warm wird. Und nun kam eines Tages eine Teuerung in das Land, oder Inflation, um euch das mal begreiflich zu machen. Und konnte der Vater das tägliche Brot nicht mehr zusammenhacken mit seiner Händearbeit. Und hatte keine Schnitten mehr zum Fressen oder zum Frühstück. Was ist Brötchen? Och, Junge, die hatte doch keine Brötchen, weil die doch arm waren. Und zwar waren die nicht nur arm, sondern, och, die waren so arm, dass sie von ihren Kleingehackten wirklich nur Brot leisten konnten. Nun war Brot damals allerdings so billig, dass sich das heutzutage kein Mensch kaufen täte. Aber das Holz war auch so billig, dass diejenigen, die von den Holzen lebten, eben nur Brot leisten konnten. So arm, ja, so arm waren damals die Armen. Die hausten damals in ein Häuschen draußen vor der Stadt, mitten in Grünen an Waldesrand. Nicht, also was früher nur, was heute nur die Reichen, nicht, das mussten damals die Armen. Aber überhaupt kein Komfort mit bei, kein Telefon, kein Eischrank, kein Klo, kein, was ist, wie die was gemacht haben. Also, ja, nee, dafür hatten die ein Häuschen beim Häuschen. Nicht mal sagen, ein Zweithäuschen. Ja, aber nachts immer über den Hof, auch bei Regen. Nee, und als Hygiene hatten sie nur so ein Herzchen in die Tür geschnitzt von den Häuschen. Ja, das ist eine viel zu ernste Angelegenheit, Thorsten. Da gibt es nichts zum Grinsen. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Hänsel und Gretel waren einmal so arm, dass sie zwei Häuschen im Grünen hatten und nichts zu beißen. Und ihre Mutter war dahingeschieden. Wieso schuldlos? Oh, nee, die war dahin. Ja, sag ich ja, ne? Leider. Ne? War sie so lange gestorben, bis sie richtig tot war. Und deshalb hatte der Vater auch die Stiefmutter seiner Kinder, also von Hänsel und Gretel, die ihre Stiefmutter hatte der anschließend geheiratet an seine Frau. Und die war nur so ein bisschen praktischer, veranlagt. Und es sagte sich, wir sind vier Leute, Vater, Mutter, Hänsel, Gretel. Und alle vier haben wir kein Brot, nicht, was ja ein echtes Malheur ist. Und alle vier haben wir Hunger. Ja, wisst ihr überhaupt, was Hunger ist? Nee, das ist Appetit, Peter. Wenn du ein Eis brauchst oder Schokolade und Appetit ist kein Hunger. Aber lass mal den Hunger lieber weg. Nicht? Und sagen wir stattdem, die hatten kein Geld. Nicht der Vater von Hänsel und Gretel, überhaupt kein Geld. Und da sagte sich die Stiefmutter, ja, das ist ja schön von dir, aber die hatten auch beide kein Sparbuch. Hänsel keins und Gretel keins. Ja, dass du die Mutti was geben würdest, ist klar. Aber wenn du keins hast, kannst du die Mutti auch nichts pumpen. Auch nicht gegen Zinsen. Jetzt Schluss, aus, Feierabend, jetzt will ich nichts mehr hören. Jetzt erzähle ich das genau, wie das in dieser Grimmsche Märchen steht. Wie der Vater eines Abends sich im Bette herumwälzte und Gedanken machte und sprach zu seiner Frau, was soll aus uns werden? Wie sollen wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was? Mann, antwortete die Frau, wir wollen die Kinder morgen in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Nicht dort geben wir ihnen eine Schnitte Brot und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los. Oh, jetzt fängt die Monika an wieder, du sollst doch nicht gleich heulen, Kind. Warte mal ab, wie schön das Märchen zum Schluss zu Ende geht. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, weil guck mal, in Wahrheit waren ja Hänsel und Gretel die ersten beiden Kinder in der Weltgeschichte, die so richtig schön entmanzipiert haben. Ah, Junge, die haben mit ihren Tricks nicht nur Vater und Mutter an die Wand geklatscht, sondern auch ihren eigenen Aggressionsstau wunderbar wieder flott gekriegt, mittels Verbrennung einer alten Dame. Wir, aber ihr braucht keine Angst haben, wenn das Märchen vorbei ist, erzähle ich euch, warum das alles gar nicht schlimm war. Nicht nur so viel kann ich euch jetzt schon versprechen, die Alte, die muss gebrannt haben wie Zunder. Das ist fein, ja, das meine ich auch, ne? Also, die Eltern führten die Kinder in den Wald, wo er am dicksten ist, da waren wir stehen geblieben, um sie loszuwerden. Ja, was hast denn du jetzt schon wieder? Was ist? Warum die loswerden wollten, habe ich doch erklärt, als Sparmaßnahme. Weil wenn man arm ist, muss man sparen. Und am besten spart man immer am teuersten. Und das teuerste, was Eltern überhaupt haben können, sind die Kinder. Und deshalb wollten sie die auch im Wald rein. Ja, no, vielleicht wollten sie auch nicht. Das war nur als Spaß gemeint. Mann, jetzt wartet doch mal ab, wie das Märchen weitergeht. Vielleicht kommt gleich der Vater und sagt, April, April, wir haben ein Lotto. Hä? Oder sie finden das fehlende Geld mitten im Wald unter ein großer Pilz, von einem Zwerg bewacht, der mal gerade weggegangen ist. Auch nicht? Ja, wie denn dann aber jetzt? Oder Kinder... Jetzt habe ich die Lösung, jetzt habe ich sie. Die Gretel hatte doch eine Schürze oben. Nee, und wie sie die mal so aus Versehen offen hielt, fing der Himmel am Regnen an. Alle Sterne kamen runter und waren aus lauter Gold. Die knallten also mit Schmackes in die Schürze rein. Als sogenannte Sterntaler. Und alle waren reich und glücklich und zufrieden. Und jetzt seht ihr, dass ab jetzt eigentlich Hänsel und Gretel gar nicht mehr stattfinden brauchen. Ja, das ist fein. Komm, setzt euch hin. Es gibt keinen Grund zur Veranlassung. Und jetzt seht ihr endlich, wie schön so Märchen sind.